Давайте мы сразу включим Ефесянам. Lass uns gleich Epheser einschalten. Пятая глава. Das ist Kapitel 5 und die Verse 15 bis 17. Нет, давайте включим сперва Псалом 89, извиняюсь. Oder lass uns erst einmal Psalm 90 mal einschalten. Ага, Псалом 89 по-русски, по-немецки 90. Also auf Deutsch ist das 90, auf Russisch 89. 12 стих. Der Vers 12. Молитва. Das ist ein Gebet. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Lehre uns unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Я думаю, что ты это уже слышал, читал. Ich denke, das hast du schon mal gehört und mal gelesen. Я хочу обратить внимание на слово «zählen». Ich möchte deine Aufmerksamkeit auf das Wort «zählen» hinrichten. Скажи «zählen». Sag mit mir zählen. Считать. Also zählen. Die Bibel учит нас считать. Schau her, die Bibel lehrt uns zu zählen. Считать. Zu zählen. Считаешь ли ты? Zählst du denn? Считаешь ли ты дни? Zählst du denn die Tage? Считать надо дни. Man sollte die Tage abzählen. Чтобы? Um? Приобрести сердце. Um ein weises Herz zu erlangen. Мудрое. Also ein weises Herz. Смотри, мудрость зависит от того, как я считаю и что я считаю. Schau her, die Weisheit, also weises Herz hängt davon ab, wie ich zähle und was ich zähle. Все хотят иметь мудрость. Also alle wollen die Weisheit haben. Но не все хотят считать. Aber nicht alle wollen es zählen. А считать это равно мудрость. Aber zählen ist gleich Weisheit. Интересно, правда? Interessant, nicht wahr? Мудрость это не сидеть в книгах, закопаться по уши. Also Weisheit bedeutet nicht komplett den ganzen Tag nur zu lesen. Und nicht mehr aufzustehen oder irgendwelche Philosophen zu hören. Nein, so wie es aussieht, ist die Weisheit ganz einfach zu erlangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halleluja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halleluja. Und dann hast du die Weisheit erlangt. Wie? А вот так. Wie ist das? So. Когда ты каждый день считаешь. Wo du jeden Tag zählst. Есть математика, это вообще-то наука точная. Also es gibt Mathematik, das ist eine ganz genaue Wissenschaft там an нет, sich. Там нет философии, амен. Dort gibt es keine Philosophie, amen. В математике нет философии. Also in Mathematik gibt es keine Philosophie. Поэтому там мудрость. Deswegen steckt dort die Weisheit. В философии часто глупость. Denn in Philosophie steckt öfters mal Dummheit. Уже кто-то думает так, кто-то думает так. Denn jemand denkt so, der andere denkt so. Но все знают, что 2 плюс 2, 4. Aber jeder weiß, dass 2 plus 2, 4 gibt. Amen. Amen. И поэтому просто приобрести мудрость. Deswegen ist es einfach, die Weisheit zu erlangen. Когда ты начинаешь считать, wenn du anfängst zu zählen, считать дни, wenn du anfängst, die Tage zu zählen, Библия тебе гарантирует, Моисей это говорит, also die Bibel garantiert dir das, der Mose sagt das, ты приобретешь мудрое сердце. Er sagt zu dir, du wirst ein weises Herz erlangen. Wow. Wow. Как просто. Wie einfach. Я счастлив, что Бог так сделал все просто. Ich bin so glücklich, dass Gott alles so einfach gemacht hat. И ты открываешь первую страницу Библии. Und du öffnest die erste Seite der Bibel auf. И начинаешь читать. Und fängst an zu lesen. Вначале сотворил Бог небо и землю. Also am Anfang hatte Gott Himmel und Erde geschaffen. Потом и сказал Бог, да будет свет. Dann hat Gott gesagt, es werde Licht und es kam Licht. И потом и был день первый. Und es war der erste Tag. Первое утро, ночь первая. Also erster Morgen, erste Nacht. Потом ты читаешь дальше, Бог сотворил человека. Dann liest du weiter, Gott hat einen Menschen geschaffen. Бог сотворил флору, Бог сотворил фауну. Gott hat Flora und Fauna geschaffen. И там идет перечень, день второй, день третий, четвертый, пятый, шестой. Dort wird aufgezählt, der erste Tag, der zweite, dritte, vierte, sechste, siebte. И было утро, и была ночь, день такой-то. Und es war morgen und es war die Nacht und so ein Tag kam danach. Что это? Was ist das? Это обучение. Das ist eine Lehre, что Бог делает, то и ты и мы должны делать. Dass Gott das tut und das, was er tut, sollen wir auch tun. Если он считает, also wenn er zählt, свои дни, seine Tage, то и тебе надо учиться считать их. Dann musst du auch lernen, diese Tage zu zählen. Понимаешь, первая страница Библии, verstehst du, die erste Seite in der Bibel, это гарантия успеха для каждого человека. Das ist die Garantie des Erfolges für jeden Menschen. Если я научусь считать, also wenn ich lerne zu zählen, если у меня будет рабочая неделя, wenn ich eine Arbeitswoche habe, расписана, und sie ist komplett terminiert, тогда у тебя и у меня будет успех. Dann wirst du und ich Erfolg haben. Бог говорит: люди, смотрите на меня. Gott sagt, Leute, schaut mal auf mich. И научитесь считать, как und я. Lernt zu zählen, wie ich. Научитесь иметь терминкалендар. Und lernt einen Terminkalender zu besitzen. Потому что первая страница Библии. Denn die erste Seite in der Bibel. Это не что иное, как терминкалендар Бога. Das ist nichts anderes als der Terminkalender Gottes. Да, это была его рабочая неделя. Ja, das war seine Arbeitswoche. И он говорит: ребята, учитесь считать. Und sagt: Hey, Leute, lernt zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Распланируй свою неделю. Also plane deine Woche durch. И тебе гарантирован успех. Und die wird der Erfolg garantiert. Amen. Amen. А седьмой день? Und der siebte Tag? Бог почил от трудов своих. Hat der Herr sich ausgeruht von seinen Werken. И потом он сказал людям: эй. Und sagte dann zu den Menschen: Hey. Седьмой день. Der siebte Tag. Отдых. Ist Ruhe. Седьмой день. Entspannung. Господу. Der siebte Tag gehört dem Herrn. Wow. Wow. Какая мудрость. Was für eine Weisheit. Знаешь, люди вот думают, они мудрые, когда они 7 дней работают. Это глупость. Weißt du, die Menschen denken sich, wenn sie 7 Tage lang durcharbeiten, dann sind sie weise. Они cool, если они целые 7 дней отработали. Cool, die haben 7 ganze Tage durchgearbeitet. Ja, молодец, fleißig. Oh, ich bin sehr fleißig, ich bin klasse. Глупость. Dummheit. Dummheit. Blödsinn. Во-первых, ты так долго не протянешь. Also, erstens, du wirst nicht lange so durchmachen. Во-вторых, седьмой день будет плохой будет. Und dann als zweites wird der siebte Tag schlecht für dich ausgehen. Будешь работать. Also, wenn du arbeiten wirst an diesem Tag. Amen. Amen. Бог сказал народу своему: не работайте в этот день. Und Gott hat zu seinem Volk gesagt, er sollte an diesem Tag nicht arbeiten. И когда они пошли опять собирать манну, пошли черви. Und als sie dann doch gegangen sind und haben die Manne aufgesammelt, dann kamen Würmer. И это признак. Бог говорит: эй, не надо работать в этот день. Und das ist ein Zeichen, wo Gott sagt, ihr sollt an diesem Tag nicht arbeiten. Черви приползут, сожрут все, что ты заработал. Denn es kommen, es kriechen dann die Würmer heraus und werden alles zerfressen, was du an diesem Tag verdient hast. А когда ты почитаешь мой день, aber wenn du meinen Tag ehrst, я дам тебе столько, сколько тебе надо и на этот день. Dann werde ich dir so viel geben, was du auch für diesen Tag brauchst. У тебя будет благословение и также с этим седьмым днем. Du wirst auch einen Segen haben, auch für diesen siebten Tag. Итак, Бог учит нас планировать, друзья. Also Gott lehrt uns zu planen. Он говорит: считай. Er sagt: zähle. И в конце года люди обычно считают. Und am Schluss des Jahres oder am Ende des Jahres lernen die Menschen gewöhnlich zu zählen. Все бизнесмены считают. Also alle Geschäftsmänner, die rechnen ab. Финансам требуют от них этого. Also Finanzamt fordert von denen so. Каждый должен научиться считать, даже если ты не бизнесмен. Und jeder muss lernen zu zählen, auch wenn du das nicht kannst. Что мы сегодня приобрели в конце года? Also was haben wir am Ende des Jahres gewonnen? Есть итоги. Es gibt Schlussrechnungen. И здорово подводить итоги. Und es ist toll, diese Schlussrechnung zu stellen. Это приятно. Und das ist sehr angenehm. Я делаю в конце недели итоги всегда. Also ich mache immer am Ende der Woche eine Schlussrechnung. Так, глядываешь назад. Fazit und ich blicke zurück. И обычно приятно. Und gewöhnlich ist das sehr angenehm. Иногда не очень. Manchmal nicht so. Но хорошо, когда ты оглядываешься, есть на что оглянуться. Aber es ist gut, wenn du zurückblickst, dass es etwas gibt, auf was du zurückblicken kannst. Wow, там есть уже что-то, результаты есть. Denn dort gibt es etwas, dort gibt es Ergebnisse bereits. И хорошо, если ты там плюсик видишь. Und es ist gut, wenn du dort ein Plus siehst. Там выросло что-то. Dort ist etwas gewachsen. И нам важно подводить итоги. Und wir müssen Fazit bei uns in unserem Leben stellen. Когда also Schlussrechnung. Смотришь, wow, я стал умнее, чем в прошлом году. Wenn du siehst, ich bin jetzt klüger geworden als letztes Jahr. Ja, мудрость пришла. Die Weisheit kam. Я чувствую, я приобрел что-то. Und ich fühle, dass ich etwas gewonnen habe. А когда ты даже одну книжку не прочитал в году. Aber wenn du nicht einmal ein einziges Buch gelesen hast im Jahr. Ни одной умной мысли не появилось новой. Und kein neuer kluger Gedanke kam bei dir auf. Минус чувствую, минус. Dann fühle ich ein Minus. Или ты видишь на друзей своих, смотришь. Oder du schaust auf deine Freunde. И говоришь: вау, я приобрел друзей в этом году. Und du sagst: wow, ich habe neue Freunde erlangt in diesem Jahr. Новые друзья. Gewonnen, ich habe neue Freunde. А когда смотришь назад, ты думаешь: вау, все друзья разбежались куда-то. Und wenn du zurückblickst und schaust, alle Freunde sind auseinandergerannt. Даже кошка любимая подохла. Sogar meine Lieblingskatze ist gestorben. Все, капец полный, да? Es ist минус. Alles weg, alles. Es ist ein Minus. Или в минус в деньгах, это не приятно. Oder minus bei den Finanzen, das ist nicht angenehm. Так важно увидеть плюс. Es ist so wichtig, diesen Plus zu sehen. Когда ты набрал кредитов, еще свой Handy, в который был в кредит разбил. Und wenn du Haufen Kredit Kredite aufgenommen hast und dabei noch dein Handy kaputt gemacht hast, wo du auch einen Kredit genommen hast. Und dann siehst du am Schluss, dass so eine krumme Linie nach unten zeigt. Dann ist die Zeit zu beten. Dann ist es an der Zeit zu beten und zu sagen, Herr, lehre mich zu zählen. И так здорово, что вот в церкви нас учат этому. Und es ist so toll, dass in der Gemeinde das beigebracht wird. Что Бог нас учит считать. Dass Gott uns beibringt zu zählen. Потому что большинство людей, они не считают в конце года, они переходят в Новый год. Denn die Mehrheit der Menschen außen, die zählt nicht, die geht einfach so in das neue Jahr über. Они перешли в Новый год, даже не заметили, что у них минус. Also sie sind in das neue Jahr reingekommen und haben nicht einmal gemerkt, dass sie ein Minus haben. И знаешь, человек, который не подвел итоги, огромная вероятность, в следующем году у него будет минус. Und weißt du, ein Mensch, der am Ende des Jahres nicht abgerechnet hat und Fazit nicht gestellt hat, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass er im Minus auch das nächste Jahr sein wird. Поэтому молитва, научи меня, Господь. Deswegen das Gebet, lehre mich, Herr. Числа считать. Also meine Tage zu zählen, richtig zu zählen. Цифры считать. Also Ziffern zu zählen. И у меня было пожелание для молодежи в этом году. Und ich habe einen Wunsch, beziehungsweise ein, nicht ein Wunsch, sondern ja, Wunsch. Ich also ein Wunsch für die Jugend gehabt. Ein Video habe ich aufgenommen für die Jugend. Ja, ich habe das Video aufgenommen. Und sie haben das geschaut. Хотел бы для вас всех тоже это сказать. Und ich möchte das gerne für euch allen sagen. Я им сказал три пожелания. Ich habe ihnen drei Wünsche gesagt. На Новый год. Also für das neue Jahr. И эти три пожелания, они такие простые, но в то же время такие классные. Und diese drei Wünsche sind von einer Seite so einfach, aber doch so klasse und toll. Ой, конечно, я всем желаю счастливого и успешного и здорового Нового года. Natürlich wünsche ich jedem ein gesundes, erfolgreiches und gesundes Jahr. Много денег. Viel Geld. Много друзей. Viele Freunde. Все хорошего. Also alles Gute, was es gibt. И это здорово, ты можешь это услышать, а потом забыть. Es ist toll, du kannst das hören und dann kannst das vergessen. Но я тебе три вещи хочу сказать, просто не забудь. Aber ich möchte dir drei Dinge jetzt nennen, bitte vergesse nicht. Okay. И это то, что реально может сделать год счастливым. Das ist das, was real ein Jahr zu einem glücklichen Jahr machen kann. Amen. Amen. Ты готов? Bist du bereit? Первое. Das Erste. Когда открываешь глаза утром. Wenn du deine Augen in der Früh öffnest. Tada! Tada! Еще не встал. Du bist noch nicht aufgestanden. Еще лежишь. Du liegst noch. Tada! Tada! Твоя первая мысль. Dein erster Gedanke. Папочка! Mein lieber Papa! Доброе утро! Guten Morgen! Просто? Ist es einfach? Einfach? Einfach? Это сделает твой день счастливым. Das macht deinen Tag zu einem glücklichen Tag. Когда ты первую свою мысль, wenn du deinen ersten Gedanken сразу туда, в небо, gleich in den Himmel richtest. Папочка! Mein lieber Papa! Начинай правильно день. Also fange deinen Tag immer richtig an. Я понимаю, здесь некоторые напряглись. Папочка? Also ich verstehe es nicht. Manche von euch haben sich richtig angestrengt. Папочка? Папочка? Я что, в детсаде, что ли? Sind wir jetzt im Kindergarten oder was? Слушай, а ты маме как говоришь? Мама? Hör zu, also wie nennst du deine Mama? Mama? И ты говоришь, мать. Du sagst, hey, Mutter. Нет. Nein. Я все еще хочу говорить Мама. Also ich möchte immer noch Mama sagen. Хотя мне уже 48, да? Obwohl ich bereits schon 48 bin, nicht wahr? Irgendwie. Мама. Mama. Как ты папе говоришь? Wie sagst du zu deinem Papa? И ты говоришь, отец. Wenn du zu ihm sagst, Vater. Не надо. Nein, so brauchst du, sollst du nicht. Скажи, Papa. Sag zu ihm, Papa. И твоему небесному папе говори, Papa. Und sag auch zu deinem himmlischen Papa, Papa. Papa, Amen. Amen. И потом ты можешь сказать, давай мы с тобой вместе проживем этот день. Und dann kannst du sagen, lass uns diesen Tag zusammen verbringen. Papa. Papa. Дорогой Papa. Mein lieber Papa. Доброе утро. Guten Morgen. Давай мы сегодня вместе проживем этот день. Lass uns diesen Tag zusammen erleben. Все. Das war's. Знаешь, вот этот день уже обеспечено там счастье. Weißt du, das ist ein Tag, was schon garantiert ist, dass du einen glücklichen Tag hast. А там будут какие-то встречи, какие-то неприятности, ja, бла-бла-бла. Ja, es werden irgendwelche Treffen geben, irgendwelche unangenehmen Dinge vielleicht. Но у тебя будет постоянная какая-то вещь внутри Aber тебя. Aber du wirst so eine beständige Sache in dir innen drin haben. Papa мой, он со мной. Mein Papa ist mit mir. Во всех этих ситуациях. In all diesen Situationen ist er bei mir. Amen. Okay, это первое. Okay, das ist das Erste. Второе. Das Zweite. Ты уже знаешь, да? Du weißt es bestimmt schon. Терминкалендар. Терминкалендар. Заведи себе терминкалендар. Also schaffe dir einen Terminkalender an. Очень просто. Ganz einfach. Очень сложно. ganz kompliziert. Может быть. Vielleicht. Но когда ты приобретешь привычку, aber wenn du diese Angewohnheit aneignest, считать, also zu zählen, у тебя будет успешный год. Dann wirst du ein erfolgreiches Jahr haben. Это то, что люди говорят. Давай, я желаю тебе счастливого, успешного года. А я тебе говорю, первое, говори, папа, доброе утро. Das ist das, was die Menschen sagen. Ich wünsche dir ein glückliches Jahr, aber ich sage zu dir, als erster sag, Papa, hallo, guten Morgen. Это будет счастливый год. Das wird ein glückliches Jahr sein. Заведи Терминкалендар. Dann schaffe dir einen Terminkalender an. Это будет успешный год. Und dann wird es ein erfolgreiches Jahr sein. Все практично. Alles ist praktisch. Amen. Amen. Ну еще есть третье пожелание. Aber es gibt noch ein dritter Wunsch. Okay. Заведи себе Kühlschrankzettel. Schaffe dir einen Kühlschrankzettel an. Kühlschrank, мы знаем, что такое, да? Also wir wissen, was ein Kühlschrank ist. Zettel тоже знаем, что такое. Wir wissen auch alle, was ein Zettel bedeutet. А что такое Kühlschrankzettel? Und was bedeutet Kühlschrankzettel? Слушай, это Zettel на Kühlschranke. Das ist ein Zettel, das auf dem Kühlschrank hängt. Okay. Тебе нужно завести Kühlschrankzettel. Also du musst unbedingt einen Kühlschrankzettel aneignen, erlangen. Warum? Да потому что в твоем доме есть только три места, weil es in deinem Haus nur drei Orte gibt, которые ты постоянно мимо проходишь, wo du immer daneben läufst, но всегда, каждый день, aber jeden Tag und immer, это место посещаешь, besuchst diesen Ort. Это первое. Das erste. Твой туалет. Das ist deine Toilette. Правда? Nicht wahr? Кстати, хорошее место, чтобы изучать. Übrigens, es ist ein sehr guter Ort, um zu forschen und zu lernen. Все такие серьезные. Alle sind so ernsthaft. Положи там парочку интересных вещей. Also leg dort ein paar interessante Dinge hin. Не трать время напрасно. Библия говорит, не убивай. Du sollst deine Zeit nicht einfach so verprassen. Die Bibel sagt uns das. Да, да, да, да. Ты же Алекс, ты же как Юлий Цезарь. Можешь делать две вещи сразу, правда? Du bist doch wie Julius Caesar. Du kannst zwei Dinge auf einmal machen. Amen. Используй это время по максимуму. Also gebrauche und benutze diese Zeit auf Maximum. Да. А второе место – это твоя кровать. Der zweite Ort ist dein Bett. Кстати говоря, статистика рассказывает, übrigens, nach der Statistik, что в среднем человек 23 года проводит в кровати. Dass ungefähr der Mensch 23 Jahre in seinem Leben im Bett verbringt. 23 года. 23 Jahre. Ужас. Schrecklich. Ужас. Schrecklich. Но надо. Aber wir brauchen das. Надо. Es muss sein. Иначе ты будешь ужас потом через 60 лет. Ansonsten wirst du dann zu einer Schreckenfigur. Если доживешь. Wenn du dann noch schaffst. Also man muss schlafen. Третье место, которое ты никогда не пропустишь в своем дне. Also der dritte Ort, was du niemals verpassen wirst in deinem Leben. Ja, что там есть? Ah, was gibt es da zu essen? Was gibt es da Leckeres zum Essen, правда, in meinem Kühlschrank? Это магнит для нас всех. Das ist ein Magnet für uns alle. И там есть также магнетики на этих холодильниках. Und dort gibt es bei manchen Kühlschränken Magnete draußen. Раздвинь все эти магнетики. Also du sollst alle diese Magnete auseinanderschieben. Пусть там будет такой Zettel, маленький Zettel. Und es soll dort ein kleiner Zettel da in der Mitte hängen. Okay. Okay. А что на Zettel? Und was soll auf dem Zettel stehen? Einkaufsliste. Нет. Кто? Einkaufsliste. Einkaufsliste. Нет. Там пусть будут три имени. Also es sollen dort drei Namen draufstehen. Ну, хотя бы два. Wenigstens zwei Namen. Пожалуйста. Bitte. Тех людей, кого ты любишь. Also von den Menschen, die du liebst. И которые еще не знают Иисуса. Und die noch Jesus noch nicht kennen. Пожалуйста. Bitte. Хотя бы два. Wenigstens zwei Namen. И повесь это на холодильник. Und häng das auf deinen Kühlschrank. А зачем? Wozu? Вот когда будешь ходить в холодильник. Also wenn du deinen Kühlschrank besuchst. Ты посмотришь на этот Zettel. Dann schaust du dir diesen Zettel an. И забудешь. Und dann wirst du ihn vergessen. Nein. Ты посмотришь. Du wirst diesen Zettel anschauen. Прежде чем ты откроешь холодильник. Also bevor du deinen Kühlschrank aufmachen wirst. Скажешь, Papa. Dann kannst du sagen, Papa. Благослови этих людей. Segne diese Menschen. И потом бери, что хочешь. Und dann kannst du nehmen, was du willst aus dem Kühlschrank. Но просто два слова скажи. Aber nur zwei Worte sag zum Herrn. Благослови этих людей. Segne diese Menschen. Okay. Okay. Пошли свою благословляющую энергию в этих людей. Also schicke deine gesegnete Energie zu diesen Menschen. Пошли благословение на этих also, людей. Also schicke deinen Segen auf diese Menschen. Поделись этим благословением. Und teile diesen Segen mit ihnen. Благослови их. Und segne sie. И эти люди, они будут однажды вместе с тобой. Und diese Menschen werden eines Tages mit dir hier sitzen. Sie werden den Herrn kennenlernen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Вам понравились три эти? Hat es euch gefallen, diese drei Wünsche? Да. Будем делать или нет? Werden wir das machen oder nicht? Будем делать. Wollen скажи, wir das machen? Скажи соседу, будем делать. Sag zu deinem Nachbarn, machen wir das? Будем делать. Machen wir das? Давай сделаем. Also lass uns das machen. Так просто. Es ist so einfach. Amen. Amen. Okay, апостол Павел говорит нам дальше. Апостол Павел sagt uns dann weiter. Ефесянам 5 глава. Also aus Epheser 5. 15 стих. In dem Vers 15. Okay. Okay. Давай прочитаем. Lass uns das mal lesen. Alle drei Verse? Да, давай. Also seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Also seht nun darauf, dass ihr mit Sorgfalt wandelt. Okay. Also kauft euch die Zeit aus. Da. Also schätzt die Zeit. Da. Denn die Tage sind böse. Denn die Tage sind böse auf Deutsch. Auf Russisch heißt es listige Tage. Listige Tage, ja. Не лукавы. Also die Tage sind listig. Я вчера специально изучал это. Ich habe gestern das speziell geforscht und habe das... Да, это слово по-гречески звучит понерос. Also auf Griechisch hört sich dieses Wort an, poneros, an. И это heißt, означает злые. Und das bedeutet böse. Но это также означает по-русски лукавый, очень хорошее слово. Und das bedeutet auch listig. Listige Tage. Böse und listige Tage. Да, очень интересно. Sehr interessant. То есть мы, конечно, можем сказать, о, дни такие страшные, кризис скоро, бла-бла-бла. Natürlich können wir sagen, oh, die Tage werden schrecklicher und schrecklicher, es kommt eine Krise. Поэтому надо дорожить временем. Und deswegen sollte man die Zeit schätzen. Но интересно, что здесь вот Павел еще добавляет значение лукавый. Aber interessant ist, dass der Paulus hier noch diese Bedeutung als listige Tage dazu tut. Потому что время, оно тебя может обмануть. Denn die Zeit kann dich belügen, betrügen. Дни, они обманчивы, они Denn обманывают die Tage тебя. Listig. Они так быстро проходят, ты даже не заметил. Also die gehen so schnell vorbei, dass du das gar nicht einmal merkst, dass ты die vorbei sind. В шоке, вау, неделя прошла. Du bist schockiert, die Woche ist schon rum. Время тебя обманывает. Die Zeit tut dich betrügen. Ты думаешь, ты такой молодой еще. Du denkst dir, du bist noch so jung. Все классно. Es ist alles cool und klasse. А смотришь паспорт, ого. Und dann schaust du in deinen Pass hinein, ого. Это я. Bin ich das? 50 лет. Bin ich schon 50? Ну я вообще даю, а. Листик, это время, время тебя как будто обманывает. Also die Zeit betrügt dich irgendwie. И апостол Павел говорит, они тебя обманут, не если ты не будешь следить за этим. Also der Apostel Paulus sagt dir, die werden dich betrügen, wenn du nicht auf sie achtest. Дорожите времени. Also ihr sollt die Zeit schätzen. Друзья, отношение ко времени показывает нашу мудрость. Also meine Freunde, unsere Haltung gegenüber der Zeit zeigen uns unsere Weisheit. Уровень зрелости человека. Also die Ebene der Reife. Насколько он знает Time-Management. Also inwieweit kennt sich mit dem Zeitmanagement aus? Когда у тебя есть вот это отношение ко времени, это мое главное сокровище. Also wenn du so eine Haltung hast zu der Zeit, dass es mein größter Schatz ist. Amen. Amen. Это как раз главное сокровище у тебя. Genau das ist der größte Schatz, was du hast. Твое время. Deine Zeit. И Павел говорит, выкупайте время. Und der Paulus sagt hier, kauf die Zeit aus. Kauf die Zeit aus. Это такое слово. Das говорящее, ist so ein Wort, что тебе нужно приложить усилия. Das heißt, dass du dich bemühen musst. Чтобы это время вырвать из этой власти. Also um diese Zeit auch von dieser Macht rauszuholen, rauszureißen. То есть я должен выкупить время. Das heißt, ich muss rauskaufen diese Zeit. Hey, оно есть, да. Also die Zeit ist da. 24 часа в сутки, да, у каждого. Also jeder hat von uns 24 Stunden am Tag. Но один вкладывает 24 часа столько много, а другой совсем чуть-чуть. Und der eine investiert so viel in diese 24 Stunden und der andere nur ein wenig. И Павел говорит, тебе надо вырвать это время из суеты. Und der Paulus sagt, du sollst diese Zeit aus der Hektik rausreißen. Есть власть. Weißt du, es gibt eine Macht. Над твоим временем. Also Macht über deine Zeit. Это власть суеты. Das ist die Macht der Hektik. Ты проснулся утром и побежал. Also du wachst in der Früh auf und rennst schon los. Du hast ständig irgendwelche Beschäftigungen, Тот was позвонил, auch immer, jemanden angerufen. И ты сорвался и побежал. Und schon rennst du los. О чем это говорит? Wovon spricht das? Это суета. Das ist Hektik. Когда мне кто-то звонит, я никуда не бегу. Also wenn jemand mich anruft, dann renne ich nirgendwo hin. Никуда не бегу. Ich renne nirgendwo hin. Потому что срочные дела не бывают важными. Weil eilige Dinge sind niemals wichtig. А важные дела никогда не бывают срочными. Und die wichtigen Dinge sind niemals schnell. Dringend. Услышь еще раз. Bitte hör das noch mal raus. Срочные дела не бывают важными. Also dringende Dinge können nicht wichtig sein. Важные дела не бывают срочными. Und die wichtigen Dinge sind nicht dringlich. Может, dringlich. Может, ты не согласен, но подумай. Vielleicht stimmst du mit mir nicht überein, aber bitte denke nach. Тебя не должны срывать с места какие-то звонки. Also irgendwelche Telefonate sollen dich nicht in die Hektik bringen. Nein. Это что-то неправильно. Dann stimmt etwas nicht. Планируй. Sondern plane. Будь в покое, а не в стрессе. Sei in Ruhe und nicht im Stress. Смотри, Бог запланировал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schau her, Gott hat eingeplant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И представляешь, у него было что делать за эти 6 дней. Весь мир сотворил. Und du kannst dir vorstellen, was an diesen 6 Tagen geschaffen hat, die ganze Welt. Но у него не было стресса. Aber hatte keinen Stress. И в 7-й день он спокойно отдыхал. Und am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Это называется time management. Das heißt Zeitmanagement. И Бог учит тебя и меня этому. Und Gott lehrt dich und mich. И ты вырываешь из власти суеты свою неделю. Und du reißt deine Woche aus dieser Macht der Hektik raus. Когда ты берешь терминкалендар и планируешь. Wenn du deinen Terminkalender nimmst. И все, и это время уже выкуплено из суеты. Und schon ist diese Zeit rausgekauft aus der Hektik. И у нас суета в мозгах, друзья. Und wir haben viel Hektik in unseren Verstand, unseren Gedanken. Там постоянно что-то течет, голова работает. Also dort, der Kopf arbeitet andauernd ständig. Мысли постоянно бегут. Und die Gedanken rennen andauernd. 70,000 мыслей в день. 70,000 Gedanken am Tag. По-моему, даже в час, я уже не помню точно. Oder vielleicht in einer Stunde, ich weiß es nicht mehr. Кошмар, короче, полный. Also schrecklich. Вирвар. Also ein Wirrwarr im И тебе нужно вырвать из власти мысли, из власти суеты. Und du musst diese Gedanken aus dieser Macht der Gedanken, aus dieser Macht der Hektik rausreißen. И фокусироваться на то, что тебе нужно. Und sich zu fokussieren auf das, was du brauchst. И тогда ты будешь иметь успех. Dann wirst du Erfolg haben. Люди говорят, вот глядишь, отстукали года, а мы как будто бы не жили. Die Menschen sagen manchmal, wenn du jetzt mal zurückschaust, die Jahre sind so schnell vergangen. А я как будто бы и не жил. Und als ob ich jetzt kein Leben hatte. Это жизнь по кругу. Das heißt ein Leben, das sich im Kreise dreht. Это бег хомячка. Das ist ein Rennen von einem Hamster. Genau, когда хамстер, он все время активный, он все время бежит. Also Hamster ist immer aktiv, der rennt andauernd. У него активная жизнь. Also hat ein aktives Leben. Он все время по лестнице вверх куда-то. Also versucht immer diesen Rad immer rauf zu kommen. И он там все время видит цель, да, вверху, цель. Also hat immer ein Ziel, was da oben ist. Цель. Und andauernd zielt er dahin und rennt zu seinem Ziel. Пока он потом не окочурится. Bis dann später einfach nur kaputt da liegt. Да, и он никогда не может добраться до своей цели, потому что это колесо. Und er kann niemals sein Ziel erreichen, weil es ein Rad ist. Amen. Amen. И вот у меня вообще эта тема, я ее даже и не начал. Ёлки-палки. Übrigens, ich habe ein Thema, was ich noch nicht einmal angefangen habe. Ёлки-палки, да. Also. Хомячок, я хотел сказать. Про ich хомячка. Wollte sagen, ich wollte über den Hamster reden. Ну еще про улитку скажу, ладно. Und ich möchte noch über die Schnecke sprechen. Улитку тоже надо напомнить сегодня. Also, ich will euch auch über die Schnecke erinnern. Есть такая японская мудрость. Es gibt so eine japanische Weisheit. Там есть гора Фиджи. Кара Фиджи? Фиджи. Кара Фиджи? Да, слышали все, да? Habt ihr bestimmt schon gehört, Fiji? Ага, это вулкан. Das ist ein Vulkan. Засох, ну, уснувший. Also ein schlafender Vulkan. И в Японии есть такая мудрость. Und in Japan gibt es so eine Weisheit dazu. В разных народах есть свои мудрости. Weißt du, in verschiedenen Völkern gibt es ihre eigenen Weisheiten. У японцев такая мудрость. Aber Japaner haben so eine Weisheit. Ползи тихо, улитка. Ползи тихо, улитка. Also die Schnecke soll leise kriechen. Ползи, улитка. Also krieche, Schnecke. Прямо к вершине. Genau zu der Spitze. Fiji. Zu Fiji. Это главная мудрость Японии. Das ist die wichtigste Weisheit in Japan. Тихо, тихо. Also ganz leise und langsam. Ползи, улитка. Also krieche, Schnecke. На вершину. Auf die Spitze. Fiji. Auf die Spitze von Fiji. Ай-яй-яй, какая мудрость. Ай-яй-яй, was für Weisheit. И вот все японцы, они всегда ползут на карьерной лестнице. Und alle Japaner, sie kriechen immer auf ihre Karriereleiter. Это главный смысл жизни. Das ist ihr wichtigster Sinn im Leben. Работа. Die Arbeit. Смысл. Das ist ihr Sinn. Поэтому много там людей, которые кончают жизнь суицидом. Deswegen gibt es dort sehr viele Selbstmorde. Да. Ja. Когда человек потерял работу. Wenn der Mensch die Arbeit verliert. Смысла нету в жизни. dann hat er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Also sie halten sich wirklich alle fest an der Arbeit. Und es gibt so eine Tradition, bei denen, wenn du früher als dein Chef von der Arbeit gegangen bist, dann bist du ein schlechter Mensch. Und die Menschen arbeiten dort mehr als 10 Stunden am Tag. И вот такая улитка, она ползет, ползет, und so eine Schnecke, sie kriecht und kriecht. Ползет, ползет, ползет. Und sie kriecht und kriecht weiter. Если бы она знала, wenn sie gewusst hätte, что там на верхушке, dass dort in, auf der Spitze, находится вулкан, ein Vulkan ist, я думаю, что она бы туда не ползла. Dann denke ich mir, da hätte sie nicht dahin gekrochen. Там холодно ночью. Dort ist in der Nacht kalt. Днем жарко. Mittags ist dort heiß. Эй, там вообще нечего делать? Hey, dort gibt es überhaupt nichts zu tun. Но там уже куча других улиток, которые туда приползли до Aber тебя. Aber dort ist eine, dort sind Menge Schnecken, die noch vor dir schon dorthin gekommen sind. И ты когда приползешь, увидишь. Und wenn du dorthin gekrochen bist, dann wirst du sehen. Большую компанию разочарованных улиток. Du wirst eine große Gruppe von den niedergeschlagenen und enttäuschten Schnecken. Олигарх один слышал эту мудрость один. Also ein reicher Mann hat das gehört, diese Weisheit. Он говорит, я эта улитка. Er sagt, ich bin diese Schnecke, die bereits dort angekommen ist. Jetzt sitze ich und unter meinem Hintern ist ein heißer Vulkan, wo ich nicht weiß, wann er überhaupt ausbricht. Und jedes Mal muss ich dran denken, wann er überhaupt wieder erwacht. Wenn die Schnecke gewusst hätte, dann würde sie nicht dorthin hinkriechen. Wenn wir gewusst hätten, wenn wir gewusst hätten, wenn wir gewusst hätten, wenn wir gewusst hätten, ja, wir wissen vieles nicht. Aber wenn du gewusst hättest, dorthin soll ich nicht hingehen, dort wird es dir nicht gut gehen. Ты туда не ходи, ты туда ходи. Du sollst nicht dorthin, du Снег sollst башка dahin попадет, gehen. Совсем мертвый будешь. Also, da kommt hier ein Stein auf dem Kopf und dann wirst ты du tot sein. Пойдешь. Dann wirst du dort nicht hingehen. Но Библия, она тебе подскажет, куда ходи. Aber die Bibel sagt dir immer zu, wohin du hingehen sollst. Hey, я все-таки еще прочитаю одну. Ich werde doch jetzt noch eine Bibelstelle lesen. Давай Притчи 3:6 послушай. Lass uns mal aus Sprüche 3:6 vorlesen. Sprüche 3:6. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Он направит стези твои. Er wird meine Pfade ebnen. Смотри, здесь два слова. Schau, hier sind zwei Worte. Пути. Wege. Wege. И Wege Pfade. Und Pfade. Два разных слова. Das sind zwei verschiedene Worte. Wege. Wege. Путь – это как магистраль. Also, der Weg ist wie eine Autobahn. Autobahn. Ba-bam. Смотри, у тебя есть автобаны. Schau hier, du hast eine Autobahn. Но есть также дорожки. Und es gibt auch kleine Straßen. Дорожки. Kleine Straßen. И вот Бог говорит, во всех путях твоих, also auf allen deinen Wegen, путях твоих, auf allen deinen Wegen, на всех твоих магистралях, главных дорогах жизни, auf allen deinen wichtigsten Straßen, auf deinen Autobahnen deines Lebens, познавай его, erkenne ihn, соблюдай его заповеди, und halte seine Gebote, на всех своих главных магистралях, auf allen deinen wichtigsten Autobahnen, выбор места жительства, zum Beispiel Wohnort, выбор, die Wahl deines выбор Wohnortes, места работы. Also Wahl deines Jobs. Выбор профессии. Also Wahl dann da, wo du arbeitest. Выбор твоего супруга. Wahl deines Ehepartners. Очень внимательно. Sehr, sehr aufmerksam. Познавай его. Erkenne ihn. О, а потом куча разных маленьких дорожек. Dann gibt es eine Menge viele kleine Straßen. Но тебе здесь не надо каждый раз говорить, Господь, а где правильный путь? Du sollst nicht, du brauchst nicht immer sagen, Herr, wo ist denn jetzt der richtige Weg? Два шага вправо, Господь. Два шага вправо, Господь. Also zwei Schritte nach rechts. Теперь куда, Господь? Jetzt wohin, Herr? Налево. Links. Направо. Rechts wieder. А Господь молчит. Und der Herr schweigt. И ты стоишь. Und du stehst da. Пока он не скажет. Bis er dir was sagt. Не. Nein, nein. Знаешь, многие христиане так делают. Я буду ждать, пока Господь мне не скажет. Weißt du, viele Christen handeln auch so. Sie sagen, ich werde da stehen bleiben, bis der Herr mir was Я sagt. Я буду молиться, пока он мне не скажет. Ich werde so lange beten, bis er zu mir was sagt. Слушай, Бог не будет тебя дергать за ниточки. Hör zu, der Herr wird dich nicht an den как пупы. Also wie eine Puppe hin und her schieben, also auf den Faden. Да, да. А он даёт тебе свободу? Er gibt dir die Freiheit. Amen. Amen. Господь, он не тот, который тебя манипулировать будет. Der Herr ist nicht derjenige, der dich manipulieren wird. Он говорит, во всех магистралях своей жизни познавай его. Er sagt, auf allen Autobahnen deines Lebens solltest du mich erkennen. И я направлю твои дорожки. Und ich werde deine Straßen auch dann ebnen und dich leiten auf diese Straßen. Не переживай, ты будешь идти правильно. Mach dir keine Sorgen, du wirst richtig gehen. Я буду направлять тебя. Also ich werde dich hinleiten. Чувствуй себя свободно. Fühle dich frei. Иди прямо. Und geh. Как ты видишь это? So, wie du das siehst. Amen. Amen. Знаешь, машину легко управлять машиной, если она едет. Weißt du, es ist sehr leicht, ein Fahrzeug zu lenken, wenn es fährt. Если машина стоит, wenn das Auto stehen bleibt, невозможно управлять. Dann kannst du es nicht lenken. Правда? Nicht wahr? И Бог говорит, едь. Und der Herr sagt, fahre. Двигайся. Also bewege dich. Я буду направлять тебя. Und ich werde dich leiten. В движении. Ich werde dich immer in Bewegung leiten. В нашей жизни есть много форс-мажорных обстоятельств. Also in unserem Leben gibt es viele Umstände. Форс-мажор, когда ты не предвидел это. Also wenn du solche Sachen hast, die du vorher nicht geahnt hast. Ты не планировал это. Du hast sie nicht geplant. Они случились. Und sie sind geschehen. Да. Okay. Даже может Господь их не планировал. Sogar hat vielleicht der Herr sie nicht geplant. Они случились. Und sie sind doch passiert. Amen. Amen. Но он дает тебе направление. Aber er gibt dir eine Richtung. И ты двигайся по этому направлению. Und du sollst dich in diese Richtung bewegen. И не превращайся в робота. Und verwandle dich nicht in einen Roboter. Amen. Amen. Мы попадаем в форс-мажоры. Also wir kommen manchmal in diese ungeahnten Situationen. По собственной глупости. Durch eigene Dummheit. Verfehlung. По глупости других людей. Oder durch die Dummheiten von anderen Menschen. Но я верю, что написано в Библии. Aber ich glaube daran, was in der Bibel steht. Любящим Бога. Die Gott lieben. Призванным по Его изволению. Die nach seinem Vorsatz berufen sind. Все содействует ко благу. Dient alles zum Guten. Все. Alles dient zum Guten. Все, это значит все. Alles bedeutet alles. Amen. Amen. Потому что я люблю Господа. Weil ich meinen Herrn liebe. А Он корректирует мою дорогу. Und er korrigiert mein Weg aus. И все обращает к лучшему. Und alles wendet zum Guten. Amen. Amen. Слава Иисусу. Danke, Jesus. Как хорошо с Господом. Es ist so schön mit dem Herrn. И мы будем идти в Новый год с Ним. Und wir werden mit ihm in das neue Jahr kommen, gehen. Да, у нас во вторник еще здесь праздник. Wir haben am Dienstag noch hier ein Fest. Если ты, конечно, анмельдовался, ты можешь здесь быть. Wenn du dich angemeldet hast, dann kannst du hier sein. Мы будем здесь тоже еще праздновать, молиться. Also wir werden auch feiern und zusammen beten. А если ты не будешь здесь? Wenn du da nicht dabei bist an diesem Tag? Я сейчас буду молиться за каждого. Ich werde jetzt für jeden beten. Мы будем молиться. Wir werden jetzt beten. Не позволь вот этой власти суеты забрать у тебя время. Also lass nicht zu, dass diese Macht der Hektik, die diese Zeit wegnimmt. Amen. Amen. Также не скучай, нам некогда скучать. Also so, dann solltest du dich auch nicht langweilen, wir haben keine Zeit uns zu langweilen. Есть такое выражение, убивать время. Es gibt so einen Ausdruck, die Zeit totschlagen. Totschlagen, это кошмар, что вот такое происходит иногда. Das ist furchtbar, wenn es in unserem Leben so passiert. Ja, да, Господь это говорит, дорожи временем. Denn der Herr sagt uns, du sollst deine Zeit schätzen. Schätze deine Zeit. Самый главный твой капитал. Das ist dein wichtigstes Kapital. Капитал, твое время. Deine Zeit.